Winterbild. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Winterbild. In meinem Zimmer ein paar frische Blumen, die allen Wintermissmut mir vertreiben. Ein Vöglein pickt vor meinem Fenster Krumen und guckt dabei zutraulich durch die Scheiben. In Stroh und Bast die Bäume eingeschlagen, damit der strenge Frost sie nicht berühre, die Beete wohl verwahrt vor kalten Tagen und bloßen Haupts ein Bettler vor der Türe. Ende von Winterbild.